Der Präsident der Islamischen Republik Pakistan, Mamnun Hussein, richtete jüngst an den Genossen Kim Jong-un eine Glückwunschadresse. Darin hieß es, zum bedeutsamen Gründungstag der DEVRK, dem 9. September 2018, sende er im Namen der Regierung und des Volkes von Pakistan dem Genossen Kim Jong-un herzlichste Grüße. Dann gab er der Überzeugung Ausdruck, dass die bilateralen Beziehungen beider Länder fortgehen werden und brachte dem Volk der DEVRK herzlichen Glückwunsch dar.